Angebot, Wert und Transaktionen. Es war theoretisch immer möglich, einen Vermögenswert mit einer vorhersehbar konstanten und niedrigen Zuwachsrate des Gesamtbestandes zu produzieren, um seine monetäre Rolle aufrechtzuerhalten. Aber die Realität war immer wieder weitaus komplexer als die Theorie. Regierungen würden es privaten Parteien niemals erlauben, ihre eigenen privaten Währungen zu emittieren und die wichtigste Form, mit der sich Regierungen finanzieren und mit der sie wachsen, zu verletzen. Eine Regierung würde immer die Geldproduktion monopolisieren wollen und einer zu starken Versuchung ausgesetzt sein, sich an der Erhöhung der Geldmenge zu beteiligen. Aber mit der Erfindung von Bitcoin war die Welt endlich zu einer synthetischen Geldform gelangt, die eine eiserne Garantie für ihr geringes Angebotswachstum bietet. Bitcoin verband die Makroökonomen, Politiker, Präsidenten, Revolutionsführer, Militärdiktatoren und TV-Experten allesamt aus der Geldpolitik. Das Wachstum der Geldmenge wird durch eine programmierte Funktion bestimmt, die von allen Mitgliedern des Netzwerks übernommen wird. Es mag eine Zeit zu Beginn dieser Währung gegeben haben, in der dieser Inflationszeitplan hätte geändert werden können, aber diese Zeit ist längst vergangen. In jeder Hinsicht ist der Inflationsplan von Bitcoin, wie auch die Aufzeichnungen der Transaktionen, unveränderlich. Während das Angebotswachstum in den ersten Jahren des Bestehens von Bitcoin sehr hoch war und die Garantie, dass der Angebotsplan nicht geändert würde, nicht gänzlich glaubwürdig war, ging die Angebotswachstumsrate mit der Zeit zurück und steigerte die Glaubwürdigkeit des Netzes bei der Einhaltung dieses Angebotsplans. Sie steigt mit jedem weiteren Tag, an dem keine ernsthaften Änderungen am Netz vorgenommen werden. Bitcoin-Blöcke werden etwa alle 10 Minuten dem gemeinsamen Ledger hinzugefügt. Bei der Gründung des Netzwerks wurde die Blockprämie auf 50 Bitcoins pro Block programmiert. Etwa alle 4 Jahre oder nach der Ausgabe von 210.000 Blöcken verringert sich die Blockprämie um die Hälfte. Die erste Halbierung erfolgte am 28. November 2012, woraufhin die Ausgabe neuer Bitcoins auf 25 pro Block zurückging. Am 9. Juli 2016 fiel sie erneut auf 12,5 Coins pro Block und wird im Jahr 2020 auf 6,25 sinken. Nach diesem Zeitplan wird das Angebot weiterhin mit abnehmender Geschwindigkeit zunehmen und sich asymptotisch um das Jahr 2140 den 21 Millionen Coins nähern, sodass zu diesem Zeitpunkt keine Bitcoins mehr ausgegeben werden. Da neue Coins nur mit der Ausgabe eines neuen Blocks hergestellt werden und jeder neue Block die Lösung der Proof-of-Work-Probleme erfordert, entstehen reale Kosten für die Herstellung neuer Bitcoins. Da der Preis von Bitcoins auf dem Markt steigt, treten immer mehr Miner ein, die um die Lösung des POW konkurrieren, um die Blockprämie zu erhalten, was wiederum die Schwierigkeit der POW-Probleme erhöht und es teurer macht, die Belohnung zu erhalten. Die Kosten für die Herstellung eines Bitcoins werden daher in der Regel mit dem Marktpreis steigen. Nachdem Satoshi diesen Zeitplan für das Angebotswachstum festgelegt hatte, teilte er jeden Bitcoin in 100 Millionen Einheiten auf, die später zu seiner Pseudonym-Ehre Satoshis genannt wurden. Die Aufteilung jedes Bitcoins in 8 Stellen bedeutet, dass das Angebot weiterhin mit abnehmender Geschwindigkeit wachsen wird, bis etwa 2140, wenn sich die Stellen alle füllen und wir 21 Millionen Coins erreichen. Die sinkende Wachstumsrate bedeutet jedoch, dass die ersten 20 Millionen Coins bis etwa zum Jahr 2025 geschürft werden, sodass 1 Million Coins über ein weiteres Jahrhundert geschürft werden müssen. Die Anzahl der ausgegebenen neuen Coins ist nicht genauso wie vom Algorithmus vorhergesagt, weil neue Blöcke nicht exakt alle 10 Minuten erzeugt werden. Dies liegt daran, dass die Schwierigkeitsanpassung kein präziser Prozess ist, sondern eine Kalibrierung, die sich alle 2 Wochen anpasst und je nachdem, wie viele neue Miner in das Mining-Geschäft eintreten, ihr Ziel über- oder unterschreiten kann. Im Jahr 2009, als nur sehr wenige Personen Bitcoin überhaupt verwendet hatten, lag die Emission weit unter dem Zeitplan, während sie im Jahr 2010 über der theoretischen Zahl lag, die aus dem Angebot vorhergesagt wurde. Die genauen Zahlen werden variieren, aber diese Abweichung vom theoretischen Wachstum wird mit zunehmender Gesamtmenge abnehmen. Was sich nicht ändern wird, ist die maximale Obergrenze für Coins und die Tatsache, dass die Wachstumsrate des Angebots weiter sinken wird, während eine immer geringere Anzahl von Coins zu einem immer größer werdenden Bestand an Coins hinzugefügt wird. Bis Ende 2017 wurden bereits 16,775 Millionen Coins geschürft, was 79,9% aller jemals existierenden Coins entspricht. Das jährliche Angebotswachstum betrug 2017 4,35%. Gegenüber 6,8% im Jahr 2016. Ein genauerer Blick auf den Bitcoin-Angebotsplan für die kommenden Jahre würde uns diese Schätzungen für die Angebots- und Wachstumsrate liefern. Die tatsächlichen Zahlen werden sicherlich davon abweichen, aber nicht sehr viel. Abbildung 15, wie dem PDF zu entnehmen, extrapoliert die Wachstumsrate der umlaufenden Geldmenge der wichtigsten globalen Reservewährungen und der des Goldes der letzten 25 Jahre auf die nächsten 25 Jahre und erhöht das Angebot an Bitcoins um die programmierten Wachstumsraten. Nach diesen Berechnungen wird das Bitcoin-Angebot in den kommenden 25 Jahren um 27% zunehmen, während das Angebot an Gold um 52%, der japanische Yen um 64%, der Schweizer Franken um 169%, der US-Dollar um 272%, der Euro um 286% und das britische Pfund um 429% zunehmen werden. Diese Darstellung kann uns helfen, die Verkäuflichkeit von Bitcoin zu erkennen und wie es die Funktionen des Geldes erfüllt. Mit einer Angebotswachstumsrate, die ab 2025 unter der von Gold liegt, verfügt Bitcoin über jene Angebotsbeschränkungen, die eine beträchtliche Nachfrage als Wertaufbewahrungsmittel zur Folge haben könnten. Mit anderen Worten, es kann im Laufe der Zeit seine Verkäuflichkeit bewahren. Seine digitale Natur, die einen einfachen und sicheren weltweiten Versand ermöglicht, macht Bitcoin weltweit in einer Weise handelbar, die bei anderen Geldformen noch nie zuvor gesehen wurde, während seine Teilbarkeit in 100 Millionen Satoshis auch den Transfer jeglicher Beträge erlaubt. Darüber hinaus macht Bitcoins Wegfall der intermedialen Kontrolle und die nahezu unmögliche Herabsetzung oder Beschlagnahmung durch eine Behörde Bitcoin frei von den wichtigsten Nachteilen der staatlichen Gelder. Da das digitale Zeitalter Verbesserungen und Effizienzsteigerungen in den meisten Bereichen unseres Lebens gebracht hat, stellt Bitcoin einen enormen technologischen Sprung nach vorne bei der monetären Lösung des indirekten Austauschproblems dar, der vielleicht genauso bedeutsam ist wie der Übergang von Rindern und Salz zu Gold und Silber. Während die traditionellen Währungen das Angebot kontinuierlich erhöhen und die Kaufkraft abnimmt, verzeichnet Bitcoin bisher einen starken Anstieg der realen Kaufkraft, trotz eines moderaten, aber abnehmenden und begrenzten Angebotszuwachses. Da Miner, die Transaktion verifizieren, mit Bitcoins belohnt werden, haben diese Miner ein starkes Eigeninteresse daran, die Integrität des Netzwerks zu erhalten, was wiederum dazu führt, dass der Wert der Währung steigt. Das Bitcoin-Netzwerk nahm im Januar 2009 seinen Betrieb auf und war für eine Weile ein obskures Projekt, das von einigen wenigen Personen in einer Kryptographie-Mailingliste genutzt wurde. Der vielleicht wichtigste Meilenstein im Entstehungsprozess von Bitcoin war der erste Tag, an dem die Token in diesem Netzwerk von etwas wirtschaftlich Wertlosem zu einem Marktwert wurden, was bestätigte, dass Bitcoin den Markttest bestanden hatte. Das Netzwerk hatte erfolgreich genug funktioniert, um jemanden dazu zu bringen, sich von echtem Geld zu trennen und stattdessen einige dieser Token zu besitzen. Dies geschah im Oktober 2009, als eine Online-Börse namens New Liberty Standard Bitcoins zu einem Preis von $0.000994 verkaufte. Im Mai 2010 fand der erste reale Kauf mit Bitcoin statt, als jemand 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen im Wert von $25 bezahlte, was den Preis für einen Bitcoin auf $0.0025 taxierte. Mit der Zeit hörten immer mehr Menschen von Bitcoin und interessierten sich für den Kauf, wodurch der Preis weiter anstieg. Die Marktnachfrage nach einem Bitcoin-Token ergibt sich aus der Tatsache, dass er für den Betrieb des ersten und bisher wohl einzigen funktionalen und zuverlässigen digitalen Cash-Systems benötigt wird. Die Tatsache, dass dieses Netzwerk in seinen Anfängen erfolgreich funktionsfähig war, gab seinen digitalen Tokens einen Sammelwert unter den winzigen Gemeinschaften von Kryptografen und Liberalisten, die sie mit ihren eigenen PCs schürften und schließlich sogar anfingen, sie voneinander zu kaufen. Dass die Tokens streng limitiert waren und nicht repliziert werden konnten, half bei der Schaffung dieses anfänglichen Sammelstatus. Nachdem Bitcoins von Einzelpersonen erworben wurden, um sie im Bitcoin-Netzwerk zu nutzen und sie einen gewissen wirtschaftlichen Wert erlangten, begann Bitcoin durch immer mehr Menschen, die es als Wertaufbewahrungsmittel forderten, zu monetarisieren. Diese Abfolge von Aktivitäten entspricht Ludwig von Mises Regressionstheorie über die Herkunft des Geldes, die besagt, dass ein monetäres Gut als Marktgut beginnt und dann als Tauschmittel verwendet wird. Der Sammelstatus von Bitcoin in kleinen Gemeinschaften unterscheidet sich nicht vom ornamentalen Wert von Muscheln, Reichsteinen und Edelmetallen, über den er eine monetäre Rolle erlangen sollte, die seinen Wert deutlich erhöht. Da Bitcoin neu ist und erst anfängt, sich zu verbreiten, hat sich der Preis von Bitcoin stark verändert, da die Nachfrage schwankt, aber die Unmöglichkeit, das Angebot willkürlich durch eine beliebige Behörde als Reaktion auf Preisspitzen zu erhöhen, erklärt den rasanten Anstieg der Kaufkraft der Währung. Wenn die Nachfrage nach Bitcoins steigt, können Bitcoin-Miner die Produktion nicht einfach über den festgelegten Zeitplan hinaus steigern, wie es Kupferbergleute können, und keine Zentralbank kann eingreifen, um den Markt mit steigenden Bitcoin-Mengen zu überschwemmen, wie es Greenspan seinerzeit den Zentralbanken mit ihrem Gold vorgeschlagen hat. Der einzige Weg für den Markt, die wachsende Nachfrage zu befriedigen, besteht darin, dass der Preis so stark steigt, dass die Inhaber dazu angeregt werden, einige ihrer Coins an die Neueinsteiger zu verkaufen. Dies erklärt, warum der Preis eines Bitcoins in 8 Jahren seines Bestehens von 0,000994 $ am 5. Oktober 2009 in seiner ersten aufgezeichneten Transaktion auf 4.200 $ am 5. Oktober 2017 gestiegen ist, was einem Anstieg von 422.520.000% in 8 Jahren und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 573% pro Jahr entspricht. Damit der Bitcoin-Preis steigt, müssen die Menschen ihn als Wertaufbewahrungsmittel halten und nicht nur ausgeben. Ohne eine Reihe von Personen, die bereit sind, die Währung für einen längeren Zeitraum zu halten, wird der fortlaufende Verkauf der Währung ihren Preis niedrig halten und sie daran hindern, im Wert zu steigen. Bis November 2017 lag der Gesamtmarktwert aller im Umlauf befindlichen Bitcoins bei 110 Milliarden Dollar und damit über dem Wert der umlaufenden Geldmenge der nationalen Währungen der meisten Länder. Wäre Bitcoin ein Land, wäre der Wert seiner Währung die 56. größte nationale Währung weltweit, etwa in der Größenordnung der Geldmenge von Kuwait oder Bangladesch, größer als die von Marokko und Peru, aber kleiner als die von Kolumbien oder Pakistan. Wenn man es mit der bloßen Geldmenge vergleichen würde, würde der Gesamtwert von Bitcoin auf Platz 33 der Welt rangieren, was dem Gesamtwert der Geldmenge von Brasilien, der Türkei und Südafrika entspräche. Es ist vielleicht eine der bemerkenswertesten Errungenschaften des Internets, dass eine Online-Wirtschaft, die spontan und freiwillig über ein von einem anonymen Programmierer entworfenes Netzwerk entstanden ist, innerhalb von 9 Jahren auf einen Wert angewachsen ist, der größer ist als die Geldmenge der meisten Nationalstaaten und Landeswährungen. Diese konservative Geldpolitik und die damit verbundene Aufwertung des Marktwertes von Bitcoin ist für den erfolgreichen Betrieb von Bitcoin von entscheidender Bedeutung, da sie der Grund dafür ist, dass die Miner einen Anreiz haben, Strom und Rechenleistung für eine ehrliche Überprüfung von Transaktionen aufzuwenden. Wäre Bitcoin mit einer Politik des einfachen Geldes geschaffen worden, wie sie ein keynesianischer oder monetaristischer Ökonom empfehlen würde, wäre seine Geldmenge proportional zur Anzahl der Benutzer oder Transaktionen gewachsen, aber in diesem Fall wäre es ein marginales Experiment unter Kryptografie-Enthusiasten im Internet geblieben. Es wäre keine große Menge an Rechenleistung in das Mining geflossen, da es keinen Sinn hätte, massiv in die Verifizierung von Transaktionen und die Lösung von Proof of Work zu investieren, um Token zu erhalten, die mit zunehmender Nutzung des Systems abgewertet werden. Die expansive Geldpolitik moderner Fiat-Ökonomien und Ökonomen hat nie den Markttest der Akzeptanz frei bestanden, sondern wurde, wie bereits erwähnt, mit Hilfe von staatlichen Gesetzen auferlegt. Als freiwilliges System ohne Mechanismus, der die Menschen zur Nutzung zwingt, würde Bitcoin keine nennenswerte Nachfrage erzeugen, sodass sein Status als erfolgreiches digitales Bargeld nicht garantiert wäre. Während die Transaktionen ohne die Notwendigkeit des Vertrauens in einen Dritten durchgeführt werden könnten, wäre das Netzwerk anfällig für Angriffe durch jeden bösartigen Akteur, der große Mengen an Rechenleistung mobilisiert. Mit anderen Worten, ohne eine konservative Geldpolitik und einer Schwierigkeitsanpassung wäre Bitcoin nur theoretisch als digitales Geld erfolgreich gewesen, wäre aber zu unsicher geblieben, um in der Praxis breit eingesetzt zu werden. In diesem Fall würde der erste Wettbewerber von Bitcoin, der eine Hartgeldpolitik einführte, die Aktualisierung des Ledgers und die Produktion neuer Einheiten schrittweise verteuern. Die hohen Kosten für die Aktualisierung des Ledgers würden den Minern einen Anreiz geben, ehrlich mit ihrer Aktualisierung des Ledgers zu sein, was das Netzwerk sicherer macht als einfache Geldquellen. Das Preiswachstum spiegelt den wachsenden Nutzen wider, den das Netzwerk seinen Nutzern bietet. Auch die Zahl der Transaktionen im Netz ist rasant gestiegen. Wurden 2009 noch 32.687 Transaktionen durchgeführt, mit einer Rate von 90 Transaktionen pro Tag, so stieg die Zahl 2017 auf mehr als 103 Millionen Transaktionen, mit einer Tagesrate von 284.797 Transaktionen. Die kumulierte Anzahl der Transaktionen nähert sich im Januar 2018 der Größenordnung von 300 Millionen Transaktionen. Während das Wachstum der Transaktion beeindruckend ist, entspricht es nicht dem Wachstum des Wertes des Gesamtbestands der Bitcoin-Währung, wie die Tatsache zeigt, dass die Anzahl der Transaktionen weitaus geringer ist als in einer Wirtschaft, deren Währung den Wert der Bitcoin-Versorgung hätte. 300.000 tägliche Transaktionen entsprechen in etwa der Anzahl an Transaktionen, die in einer Kleinstadt stattfinden und nicht in einer mittleren Wirtschaft, die etwa dem Wert des Bitcoin-Angebots entspricht. Da die aktuelle Größe der Bitcoin-Blöcke auf 1 Megabyte begrenzt ist, liegen 500.000 Transaktionen pro Tag nahe an der Obergrenze, die vom Bitcoin-Netzwerk durchgeführt und von allen Peers im Netzwerk aufgezeichnet werden kann. Auch wenn diese Grenze erreicht ist und ihre Präsenz wohl bekannt ist, hat das Wachstum des Wertes der Währung und der Anzahl der täglichen Transaktionen nicht nachgelassen. Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin von den Anwendern mehr als Wertaufbewahrung und nicht so sehr als Tauschmittel geschätzt wird, wie in Kapitel 9 erläutert wird. Auch der Marktwert von Transaktionen hat sich über die gesamte Lebensdauer des Netzwerks erhöht. Die Eigenart der Bitcoin-Transaktion macht es schwierig, den genauen Wert der Transaktion in Bitcoins oder US-Dollar zu schätzen. Aber eine konservative Schätzung geht von einem durchschnittlichen täglichen Volumen von rund 260.000 Bitcoins im Jahr 2017 aus, mit einem sehr volatilen Wachstum über die gesamte Lebensdauer von Bitcoin. Während der Bitcoin-Wert von Transaktionen im Laufe der Zeit nicht nennenswert gestiegen ist, hat sich der Marktwert dieser Transaktionen in US-Dollar erhöht. Das Transaktionsvolumen betrug 2017 375,6 Milliarden Dollar. Insgesamt hatte Bitcoin bis zu seinem 9. Geburtstag Transaktionen im Wert von einer halben Billion US-Dollar verarbeitet, wobei der US-Dollar-Wert zum Zeitpunkt der Transaktion berechnet wurde. Eine weitere Messgröße für das Wachstum des Bitcoin-Netzwerks ist der Wert der Transaktionsgebühren, die zur Abwicklung der Transaktionen erforderlich sind. Während Bitcoin-Transaktionen theoretisch kostenlos abgewickelt werden können, obliegt es den Minern, sie zu verarbeiten, und je höher die Gebühr, desto schneller werden sie wahrscheinlich verarbeitet. In der Anfangszeit, als die Anzahl der Transaktionen gering war, verarbeiteten die Miner Transaktionen, die keine Gebühr enthielten, da sich die Blocksubvention neuer Coins selbst lohnte. Als die Nachfrage nach Bitcoin-Transaktionen wuchs, konnten es sich die Miner leisten, selektiver zu sein und Transaktionen mit höheren Gebühren zu priorisieren. Die Gebühren lagen bis Ende 2015 unter 0,1 Dollar pro Transaktion und stiegen um Anfang 2016 auf über 1 Dollar pro Transaktion. Mit dem schnellen Anstieg des Bitcoin-Preises im Jahr 2017 lag die durchschnittliche tägliche Transaktionsgebühr bis Ende November bei 7 Dollar. Während der Preis für Bitcoin im Laufe der Zeit generell gestiegen ist, war dieser Anstieg sehr volatil. Während die Volatilität rückläufig zu sein scheint, bleibt sie im Vergleich zu den nationalen Währungen und zu Gold sehr hoch, wobei der Trend nach wie vor zu schwach ist, um endgültig festzustellen, ob er weiter abnehmen wird. Die Untersuchung von Preisdaten für Gold, wichtigen nationalen Währungen sowie Kryptowährungen zeigt einen deutlichen Unterschied in der Volatilität des Marktpreises dieser Währungen. Tägliche Renditen wurden in den letzten 5 Jahren für Gold, wichtige Fiat-Währungen und Bitcoin gesammelt. Die wichtigsten nationalen Währungen hatten jeweils eine Standardabweichung, die mehr als 7-mal größer war als die von Bitcoin. Die Volatilität von Bitcoin ergibt sich aus der Tatsache, dass sein Angebot völlig unflexibel ist und nicht auf Nachfrageänderungen reagiert, da es so programmiert ist, dass es mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit wächst. Für jede reguläre Ware wirkt sich die Nachfrageschwankung auf die Produktionsentscheidungen der Produzenten der Ware aus. Ein Anstieg der Nachfrage führt dazu, dass sie ihre Produktion steigern, den Preisanstieg mäßigen und ihre Rentabilität steigern können, während ein Rückgang der Nachfrage die Produzenten veranlassen würde, ihr Angebot zu verringern und Verluste zu minimieren. Eine ähnliche Situation besteht bei den nationalen Währungen, wo erwartet wird, dass die Zentralbanken die relative Stabilität der Kaufkraft ihrer Währungen aufrechterhalten, indem sie die Parameter ihrer Geldpolitik festlegen, um Marktschwankungen entgegenzuwirken. Mit einem Angebotsplan, der völlig unnachgiebig auf die Nachfrage reagiert und ohne Zentralbank, die das Angebot steuert, wird es wahrscheinlich zu einer erhöhten Volatilität kommen, insbesondere in den frühen Phasen, in denen die Nachfrage von Tag zu Tag sehr unregelmäßig schwankt und die Finanzmärkte, die sich mit Bitcoin befassen, noch jung sind. Wenn jedoch die Größe des Marktes zunimmt, zusammen mit der Komplexität und der Tiefe, mit der sich die Finanzinstitute mit Bitcoin befassen, wird diese Volatilität wahrscheinlich abnehmen. Bei einem größeren und liquideren Markt dürfen die täglichen Schwankungen der Nachfrage vergleichsweise geringer werden, sodass Market Maker von der Absicherung von Preisschwankungen und der Glättung des Preises profitieren können. Dies wird nur erreicht, wenn eine große Anzahl von Marktteilnehmern Bitcoins mit der Absicht erwerben, sie langfristig zu halten und somit den Marktwert des Angebots an Bitcoin deutlich erhöhen und einen großen liquiden Markt mit nur einem Bruchteil des Angebots ermöglichen. Sollte das Netzwerk zu irgendeinem Zeitpunkt eine stabile Größe erreichen, wäre der Mittelzufluss in und aus dem Netzwerk relativ betrachtet gleich und der Preis für Bitcoin kann sich stabilisieren. In einem solchen Fall würde Bitcoin mehr Stabilität gewinnen und gleichzeitig über genügend Liquidität verfügen, um sich bei täglichen Markttransaktionen nicht wesentlich zu bewegen. Doch solange die Akzeptanz von Bitcoin weiter zunimmt, zieht seine Wertsteigerung mehr Anwender an, was wiederum zu weiterer Wertsteigerung führt, wodurch der Rückgang der Volatilität weiter in die Ferne rückt. Solange Bitcoin wächst, wird sich sein symbolischer Preis wie der einer Aktie eines Startups verhalten, das ein sehr schnelles Wachstum erzielt. Sollte das Wachstum von Bitcoin anhalten und sich stabilisieren, würde es keine risikoreichen Investitionsströme mehr anziehen und zu einem normalen monetären Vermögenswert werden, der voraussichtlich jedes Jahr leicht ansteigen wird.